20 Uhr mit einem intensiven Blick aufs Geschehen der internationalen elektronischen Musik mit Herz. Wie immer mit dem Grand Prix Urgestein Raoul Ben und den wirklich wichtigen Fragen eines Radiohörers. Tide 96.0, die Programmvorhersage. Für Donnerstag, den 20. Januar 2011. Pünktlich um Mitternacht hört ihr auf Tide 96.0 Power FM. Tide 96.0, immer anders. Ich bin Sefki Asasoglu. Ich bin Sila Esicilil und Tide 96.0. Das hören wir gern. Tide ist Kultur, Tide ist musikalische Vielfalt, Tide ist Hamburg. Tide, immer anders. Radio Mamantara, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe live hier aus den Studios vom Mediencampus in der Finkenau. Herzlich willkommen. Heute ist ganz einfach Mittwoch, der 19., aber dennoch ein ganz besonderer Tag. Es ist nämlich heute Vollmond. Und das ist aller Grund, ein bisschen zu diesem Thema auszudrücken, zum Thema Vollmond. Ich grüße an dieser Stelle ganz herzlich Markus Romau, mein Kollege, brasilianischsprachiger Kollege, portugiesisch-brasilianischsprachiger Kollege. Er ist heute leider nicht dabei. Er nimmt sich eine kleine Auszeit, um sich zu erholen von seiner schweren Krankheit. Umso mehr freue ich mich, heute zu Gast im Studio zu haben, Leonardo de Araújo. Herzlich willkommen, Leo. Muito obrigado, Ortrum. Boa noite para os ouvintes da Rádio Mama Terra, transmitindo na TID 90.6. Como vocês já escutaram da Ortrum, o nosso tema principal hoje é a Lua. Apesar de termos tido um dia bem nublado, agora à noite a Lua cheia saiu dando um banho de prata por cima de toda a cidade. Nós vamos começar com a primeira música, que é a música do Ivan Lins, chamada Lua Soberana. Wir werden erstmal mit einem Stück von Ivan Lins beginnen. Das ist ein Stück namens Königsmond. Da gibt's auch eine komische Sache, weil bei uns auf Portugiesisch heißt es die Mond und nicht der Mond. Und hier ist der Mond eine Königin. Und das Stück vermischt ein bisschen die Einführung der afrikanischen Kultur nach Brasilien, vor allem über Bahia. Aber lass uns hören, das ist eine Komposition von Ivan Lins, interpretiert von Sérgio Mendes. Yeah. Essa foi a Lua Soberana, uma composição de Van Lins, na interpretação do Sérgio Mendes, do seu famoso álbum Oceano, contando, entre outros, com o famoso baixista Nathan East, que acompanha também Eric Clapton já há tantos anos. Das war das Superstück von Van Lins, Lua Soberana, der Königmond, oder Mondkönig, eine Komposition von Van Lins, interpretiert von Sérgio Mendes aus dem Album Oceano. Unter anderem als Musiker hier der hervorragende Bassist Nathan East, ein sehr langer Partner von dem nicht unbekannter Eric Clapton. Sag mal, Leo, du hast gerade gesagt, der König Mond, da geht's schon los, ne? Also im Portugiesischen heißt es die Mond, ne? Es heißt die Mond. Und die Königin. Das ist die Königin, also das ist die Mond und der Sonne. Bitte, ich werde mir jegliche Kommentare verkneifen, warum die so ausgerechnet die Sonne männlich ist und der Mond weiblich ist. Vielleicht, weil der Mond oder bei uns die Mond einen größeren Einfluss auf die Frauen hat oder die ist so... ja, launisch vielleicht von der Ferne gesehen oder ja, macht ihre Kapriolen auch und beeinflusst dermaßen unser Leben, unser Wetter zum Beispiel, unsere Tiden auf der Erde. Es kann durchaus eine Möglichkeit sein, eine mögliche Erklärung sein, Entschuldigung bitte, aber das wäre eine Recherche würdig, auf jeden Fall. Ja, das denke ich auch. Es ist mir bei der Recherche meiner Arbeit auch erst aufgefallen. Ey, hoppla, das heißt ja der Mond, obwohl, wie gesagt, was du sagst, der Mond hat so viel Einfluss auf die Körperlichkeit, auf die Emotionen von Frauen. Der Mond bestimmt den Menstruationsrhythmus. Es lässt den Körper etwas weiter werden unter der Geburt. Geburten zum Beispiel ist auch häufig, dass sie bei Vollmond passieren. Das ist auch statistisch festgestellt worden. Es gibt so viele Einflüsse, was den Mond betrifft. Vor allem, was du sagst, der Mond ist auch so ein bisschen... wie heißt das? Sophisticated, kapriziös. Ne? Kapriziös. Das wäre vielleicht das richtige Wort dafür. Ja, genau. Den Eindruck habe ich manchmal auch, wenn ich so den Mond angucke, so wie eben, als ich hier zum Studio gegangen bin, habe ich so den Vollmond nochmal ganz bewusst betrachtet und er hat für mich eine magische Anziehungskraft und manchmal habe mich gefragt, hat der Mond diese Anziehungskraft oder schenkt er mir meine Anziehungskraft in diesem Augenblick. Ja, und auch wenn der Mond von uns schon so bekannt ist und wenn der Mensch schon so häufig auf dem Mond war, er bleibt nach wie vor, wie heute Abend zum Beispiel, etwas unnahbar. Genau. Und das zweite Stück, was wir hören werden, heißt Serra do Luar, so viel wie Gebirge des Mondes. Das ist eine Interpretation von Leila Pinheiro, eine bekannte Sängerin aus Belém do Pará. Dessa é uma composição de Walter Franco. Vamos escutar agora a canção Serra do Luar, interpretada por Leila Pinheiro, a famosa Leila Pinheiro, a rainha da bossa nova, vindo de Belém do Pará, uma composição de Walter Franco. Amor, vim te buscar em pensamento. Cheguei agora no vento. Amor, não chora de sofrimento. Cheguei agora no vento. Eu só voltei pra te contar. Viajei, fui pra Serra do Luar. Mergulhei, ah, eu quis voar. Agora vem pra terra descansar. Viver é afinar o instrumento de dentro pra fora, de fora pra dentro. Dentro pra fora, de fora pra dentro, a toda hora, a todo momento, de dentro pra fora. pra dentro. Essa foi a interpretação da famosa Leila Pinheiro, Serra do Luar, uma composição de Walter Franco. Wir haben gerade gehört, Berge des Mondes, eine Interpretation von Leila Pinheiro, eine Komposition von Walter Franco. Hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0, live aus den Studios von Finkenau, Mediencampus Finkenau, hier an der Mundsburg. Unser heutiges Thema ist der Vollmond, denn netterweise ist heute ausgerechnet Vollmond und er steht genau über unserem Studio in strahlendster Schönheit. Sophisticated, was heißt sophisticated? Sofisticado. Verführerisch, ne? Verführerischer Schönheit. Nesse caso seria uma beleza, até difícil de traduzir, uma beleza que, que provoca, uma beleza provocante. Aha. Exato. Ok. Ja, ich habe ein paar Recherchen gemacht über den Mond und es ist ein Thema ohne Ende. Das muss ich schon mal sagen. Und das, was wir heute hier vorführen sozusagen, ist nur ein Pingo, ein kleines Tröpfchen von den Weisheiten, von den Lehren, von den Ländern, von den Geschichten, die es über den Mond gibt aus allen Kontinenten. Und ich möchte gerne eine Geschichte etwas detaillierter vorlesen, und zwar wie der Stamm der Guarani-Indianer zum Mate-Kraut, zum Mate-Tee gekommen sind. Ortrum vai agora explicar em alguma lenda que sobre os índios guaranis que habitaram há muitos e muitos anos, talvez mil anos até, o América do Sul, e como eles chegaram à cultura da erva mate. É uma história que também tem a ver com a lua. Ortrum. In Urzeiten liebten es die Göttinnen und Götter aus ihrem himmlischen Reich ins Land der Guarani herabzusteigen. Mit seinen dichten Urwäldern, den großartigen und klaren Flüssen und den Wiesen voller blühender Blumen war dieses Land ein Lieblingsort der Himmlischen. Eine dieser göttlichen Besucherinnen war die Mondgöttin. Sie kam regelmäßig, immer am helllichsten Tag, denn des Nachts durften die Götter nicht auf der Erde aufhalten, durften sie nicht auf der Erde aufhalten. Ihre Gefährtin war die Göttin der Wolken. Um unbeschwert durch Feld und Wald zu wandern, ohne dass sie dabei als Göttin erkannt wurden, nahmen sie die Gestalt von Guarani-Indianerinnen an. Essa vai ser agora um pouco difícil de traduzir, porque a Ortrum já contou quase a lenda inteira, mas aproximadamente o que ela disse, para tentar colocar da maneira mais rápida possível, há muitos e muitos anos atrás, os deuses gostavam de vir à terra, nas terras dos índios guaranis, aquela terra maravilhosa, cheia de florestas e de rios de águas límpidas, só que eles não podiam chegar na terra, vir à terra na forma de deuses. E por isso eles se transformavam em índios guaranis também. E se eu me lembro bem o que a Ortrum falou, a deusa da lua, a deusa da lua, exatamente, ela... Und der Wolken. É, a deusa da lua e a deusa das nuvens. Elas, para poderem passear aqui na terra, elas não podiam vir à noite, só podiam vir durante o dia, elas se tomavam a forma de indígenas guaranis. Genau. So verbrachten sie oft viele glückliche Stunden mit dem Pflücken wunderschöner Blumen. Eines Nachmittags vergaßen sie dabei die Zeit und dachten nicht mehr daran, wie rasch die Nacht hereinbricht. Als plötzlich die ersten dunklen Schatten auf die Erde fielen, sagte die Mondgöttin erschrocken, wir sollten so schnell wie möglich zum Himmel zurückkehren, damit wir keinen Ärger bekommen. Nur noch einen kleinen Augenblick, bat die Wolkengöttin. Die weißen Orchideen sind so bezaubernd schön und ich möchte liebend gern einen Strauß davon mitnehmen. Um dia elas não olharam, não prestaram atenção na hora e começou a ficar escuro na terra e a deusa da lua ficou muito assustada e disse, nós temos que voltar agora imediatamente para o céu, senão nós vamos ter problema quando chegarmos lá. Ao passo que a deusa das nuvens disse, não, vamos ficar só mais um pouquinho aqui. Eu estou vendo aqui essas orquídeas tão bonitas, orquídeas brancas, tão bonitas. Eu gostaria de levar um buquê delas comigo. Rasch wanderten sie zum Orchideenfeld und erstarrten vor Schreck. Voller Angst sahen sie direkt vor sich einen riesengroßen Tiger, den größten, den sie je gesehen hatten. Seine Augen funkelten und sein Maul war weit aufgerissen. Die beiden Göttinnen waren so erschrocken, dass sie vergaßen, sich in ihre göttliche Gestalt zurückzuverwandeln. Os momentos se passaram, ficou cada vez mais escuro. E elas foram em direção a esse campo de orquídeas e tomaram um senhor susto. Ficaram com muito medo porque viram em frente um tigre enorme, o maior que elas já tinham visto em qualquer dia. Ele tinha uma aparência muito, muito feia e estava com a boca bem aberta. As duas deusas ficaram tão assustadas que elas esqueceram de se transformar de volta em deusas. Der Tiger brüllte laut und setzte schon zum Sprung an. Da wurde er ganz unvermittelt von einem Pfeil getroffen und fiel schwer verwundet zu Boden. Jammervoll waren seine Schmerzensschreie. O tigre já estava preparando para dar o bote final em cima das duas deusas, quando de repente de algum lugar veio uma flecha e acertou esse tigre, ele caiu pelo chão mortalmente ferido. Verwundert sahen die Göttinnen einen alten Indianer hinter einem Baum hervortreten, wo er sich mit seinem Pfeil und Bogen versteckt hatte. »Rennt, rennt schnell weg, wenn ihr euer Leben retten wollt«, rief er und war ganz geblendet von dem Blick, den die Mondgöttin auf ihn richtete. De repente saiu atrás de uma árvore um índio bem, bem antigo, bem velho, com arco e flecha, e só disse para elas, corram o mais rápido possível, corram. E ele só percebeu o olhar que a deusa da lua colocou em cima dele, né? Deixou para ele. Aber die beiden Göttinnen waren vor Angst völlig gelähmt und konnten sich nicht mehr rühren. Mas as duas deusas estavam tão apavoradas que não conseguiram se mexer. Sie standen bewegungslos wie die Bäume rund um sie herum. Schon bewegten sich der Tiger wieder, kam auf die Beine und setzte, trotz seiner schweren Wunden, erneut zum Sprung an. Elas ficaram imóveis e não conseguiam mais sair daquele local. E o tigre, que até então estava só bastante machucado, ele se levantou, acordou, se levantou, se preparou para dar o próximo bote. Wieder spannte der alte Indianer seinen Bogen und mit einem wohlgezielten Pfeil traf er das Raubtier mitten ins Herz. Zu Tode getroffen fiel der Tiger zu Boden und rührte sich nicht mehr. Nesse momento, o índio conseguiu acertar mais uma flecha no tigre que já estava machucado, dessa vez dentro do coração. O tigre agora caiu por terra já morto. Ihr habt nichts mehr zu befürchten, sagte der alte Mann. Aber als er dorthin schaute, wo eben noch die beiden Frauen gestanden hatten, waren sie verschwunden. Nachdem die Gefahr gebannt war, hatten die Göttinnen ihre himmlische Gestalt wieder angenommen und waren zurückgekehrt in ihr Reich hoch oben über den Wolken. Mas depois que o índio conseguiu matar o tigre, ele ficou surpreso ao ver que as duas deusas já não estavam mais lá. Elas tinham conseguido voltar à sua condição divina e voltaram ao céu. Mittlerweile war es Nacht geworden und die Dunkelheit bedeckte alles mit ihren samtenen Fülle. Der alte Indianer, zufrieden mit seiner Tat, ging seines Weges und kletterte bald in einen gewaltigen Baum, um dort die Nacht zu verbringen. A noite chegou. E o índio, esse índio de idade, começou a percorrer aquele terreno e subiu em uma árvore muito grande, muito forte, para passar a noite ali. Im Traum erschien ihm eine wunderschöne Frauengestalt mit strahlenden, sternengleichen Augen. Das war dieselbe Frau, die er am Abend im Wald gesehen hatte. Deutlich vernahm er ihre Stimme. Ich bin die Mondgöttin, die Beschützerin aller guten Menschen. Du hast dein Leben eingesetzt, um meines zu retten, ebenso wie das Leben meiner Gefährtin, der Wolkengöttin. E nos seus sonhos apareceu aquela mesma mulher que ele tinha visto hoje à tarde na floresta e que tinha salvado a vida dele. E ela disse: Eu sou a deusa da lua e eu dou a minha proteção para todos os homens de bom coração, assim como você deu para mim e para a deusa das nuvens a sua proteção. Der Indianer war zu verblüfft, um antworten zu können. Die Göttin fuhr fort. Gute Menschen erhalten eine Belohnung für ihre edlen Taten. Du wirst belohnt werden, weil du tapfer und freundlich warst. O índio ficou totalmente desnorteado com essa aparição nos sonhos dele, que ele jurava que era o sonho. E a deusa da lua disse, eu vou dar um presente para você, vou te recompensar com uma coisa, com um presente especial, como eu recompenso todos aqueles que têm uma atitude heroica. Und er brauchte nicht lange auf die Antwort zu warten. Ich werde dir ein Geschenk machen, sprach sie. In diesem Wald werde ich eine wertvolle Pflanze wachsen lassen, die dir und deinem Volk viel Gutes bringen wird. Nenne diese Pflanze Yerba Mate, achte sie und behüte sie gut. Wenn du ihre Blätter über dem Feuer röstest, wirst du daraus einen Tee herstellen können, der die Hungrigen nährt und die Durstigen beruhigt. E a deusa da lua falou, eu vou fazer um presente especial para você e para o seu povo. Quando você acordar, você vai ver nos seus campos umas folhinhas que você vai chamar de erva mate. Quando você cozinha essa erva mate, você pode não só conseguir uma bebida muito boa que combate a fome, que combate a fraqueza, isso vai fazer muito bem para você e seu povo. Was für ein merkwürdiger Traum, dachte der alte Indianer, als er am Morgen erwachte. Dann stieg er von seinem Schlafplatz im Baum herunter und machte sich eilig auf den Weg dorthin, wo er am Tag zuvor den Tiger erlegt hatte, um die Frau mit den strahlenden Augen und ihre Begleiterin zu retten. Ao acordar, o índio pensou, que sonho estranho que eu tive essa noite. Ele desceu da árvore onde ele tinha passado a noite e voltou ao local aonde ele tinha matado o tigre. O tigre não estava mais lá. Der alte Indianer pflückte die Blätter und röstete sie, um daraus einen Tee zu bereiten. Er gab seinem Volk davon zu trinken und alle wurden satt, ihr Durst wurde gestillt und sie wurden froh und friedlich, so wie die Göttin es versprochen hatte. Voller Dankbarkeit knieten die Guarani-Indianer nieder, hoben ihre Gesichter gegen den Himmel und dankten der Mondgöttin für ihr wundersames Geschenk, Erba Mate. Como a deusa da lua tinha dito a ele, ele colheu todas aquelas folhinhas que estavam no campo onde o tigre tinha estado e cozinhou e fez daquilo um chá que ele distribuiu para toda a população, para toda a tribo dele, para toda a população dele. E todos ficaram, todos sentiram bem, não tinham mais sede, todos sentiam de maneira muito, muito pacífica e alegre, assim como a deusa tinha prometido. E muito agradecidos, os índios guaranis se ajoelharam, levantaram os seus rostos para o céu e agradeceram à deusa da lua por esse grande presente, a erva mate. Hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0. Ja, wir haben soeben eine kleine Geschichte, eine Legende erzählt über den Mond und über wie die Mondgöttin den Guarani-Indianern den Mate-Tee geschenkt hat. E vamos agora escutar uma música chamada Clarão de Lua, da Nazaré Pereira. Wir werden jetzt das Lied Mondschein von Nazaré Pereira hören. O sol vive sem amor, eu não vivo sem te ver. Quem chega na maré cheia é cantiga de bem querer. Quem chega na maré cheia é cantiga de bem querer. O sol vive sem amor, eu não vivo sem te ver. Quem chega na maré cheia é cantiga de bem querer. Quem chega na maré cheia é cantiga de bem querer. O bugari dá o cheiro, o biriba dá o gosto. O clarão da lua cheia é pouco pro que eu te gosto. O clarão da lua cheia é pouco pro que eu te gosto. Sem amor, eu não vivo sem te ver. Quem chega na maré cheia é cantiga de bem querer. Quem chega na maré cheia é cantiga de bem querer. O sol vive sem amor, eu não vivo sem te ver. Quem chega na maré cheia é cantiga de bem querer. Quem chega na maré cheia é cantiga de bem querer. O bugari dá o cheiro, o biriba dá o gosto. O clarão da lua cheia é pouco pro que eu te gosto. O clarão da lua cheia é pouco pro que eu te gosto. Escutamos o Clarão da Lua de Nazaré Pereira. Nazaré Pereira tem uma história interessante. Ela é de origem portuguesa, morou muitos e muitos anos no Brasil, por isso tem uma pronúncia ou um sotaque quase perfeito. E já há algum tempo ela reside em Berlim. Wir haben das Stück Mondschein von Nazaré Pereira gehört. Nazaré Pereira hat eine interessante Geschichte. Sie ist gebürtige Portugiesin. Hat aber viele, viele Jahre ihres Lebens in Brasilien verbracht. Man erkennt das an einem fast perfekten Akzent. Sie lebt seit einigen Jahren in Berlin. Das ist so, die nimmt ein bisschen von allen Kulturen mit. Das nächste Stück, was wir hören werden, hat eine interessante Geschichte. Heißt, es fängt mit dem Nachmittag an, aber es endet mit der Nacht und mit dem Mond. Das ist Tarde Itapua, eine Komposition von einem großartigen Dichter Vinícius de Moraes. Nossa próxima música será Tarde Itapua. É uma música interessante, porque ela começa com a tarde, à beira da lagoa de Itapua, e termina com a chegada da noite. Essa canção do grande Vinícius de Moraes, nosso mestre poeta, o grande poetinha, compôs essa música. Não sei quem fez a música, na verdade, mas essa canção, nós vamos escutar A Tarde Itapuã na versão de um grupo vocal chamado Os Cariocas. Que há de Itapuã, oh, não cura. Um verde novo em folha, argumentar com doçura. Uma cachaça de rolha e com olhar esquecido, no encontro de céu e mar, bem devagar e sentindo. Escutamos uma versão dos Cariocas de Tarde em Itapuã, essa inesquecível canção composta pelo nosso poetinha Vinícius de Moraes, uma canção que descreve o correr da tarde até a chegada da noite, como ele descreve tão bem como a lua em Itapuã. Wir haben soeben eine hervorragende, eine unglaublich schöne Beschreibung eines Nachmittags bis zur Nacht am See von Itapuã, em Salvador. Eine Komposition von dem berühmten Dichter Vinícius de Moraes, hier interpretiert von der Vokalgruppe Os Cariocas. Hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0. Im Studio mit mir gemeinsam ist Leo. Er vertritt heute Markus Romão. Auch gut. Auch gut, wunderbar. Ich freue mich, mit dir gemeinsam hier im Studio zu sein. Als nächstes Stück hören wir ein Stück von Despedida, ne? Despedida, a música se chama de Celso Machado. Celso Machado é um compositor no Brasil um tanto desconhecido, que é muito injusto. Ele começou, na verdade, como guitarrista e percussionista, nasceu em 1953 em São Paulo. Hoje em dia mora, ou melhor, mora desde 1983 em Vancouver, no Canadá. Wir werden ein Stück hören namens Abschied von Celso Machado. Und der ist ein verkannter Musiker in Brasilien. Der wurde 1953 in São Paulo geboren. Der ist wirklich nicht sehr gut bekannt. schade, weil er sehr wunderschöne Kompositionen hat. Heutzutage lebt, oder besser gesagt, seit 83 lebt Celso Machado in Vancouver. Vamos escutar Despedida. essa foi a despedida de Celso Machado. Ortrum. Hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin auf Deutsch und Portugiesisch. Heute zu Gast im Studio mit Kollege Leo de Araújo zum Thema Vollmond, denn wir haben heute gerade Vollmond. Oder der Mond schlechthin. Oder der Mond schlechthin. Das war das Stichwort zum Sprichwort. Leo, gibt es kennst du im Brasilianischen auch das Sprichwort jemanden auf zum Mond schießen oder jemanden auf den Mond schießen oder auf den Mond wünschen? Nein, das sagen wir nicht. Für uns ist möglicherweise der Mond einfach zu schön, um jemanden, um einen Feind das zu wünschen. Ein gratis Aufenthalt auf dem Mond zu wünschen. Auf Portugiesisch schicken wir jemanden schlicht und einfach zur Hölle. Wir schießen ihn in die Hölle. Also, ja, okay. Manda pro Inferno. Es gibt sogar ein ganz bekanntes Lied, ein uraltes Lied von dem populären Roberto Carlos, e que tudo mais vá pro Inferno. Und dass alles andere zur Hölle geht. Mich interessiert gar nichts mehr. Oh, aber der Mond ist dafür zu schön. Oh, und auch hinter dem Mond leben, wenn jemand also so völlig aus der neben der Zeit lebt? Nein, das kenne ich nicht. Also ich muss natürlich nicht alles kennen. Brasilien ist voll Regionalitäten. Da sind mehrere Länder innerhalb eines Subkontinenten. Und wer weiß, ob vielleicht im Süden, wo der europäische Einfluss so groß ist, so präsent ist, so einen Spruch haben. Was wir auf jeden Fall haben, was vielleicht ganz witzig ist, wenn jemand verdammt viel Glück im Leben hat, dann sagen wir, er ist mit dem Händen zum Mond geboren. Nós brasileiros, quando encontramos uma pessoa que tem sempre sorte em tudo que faz, a gente diz, esse nasceu com a bunda para a lua. Und genau, und wir sagen dann, er ist auf der Sonnenseite des Lebens geboren. Na, nimm doch die Sonne. Okay. Nimm die Sonne, bitte. Sonne und Mond. Das nächste Stück, wir haben noch ein Stück vom Mond, von Marisa Monte's Lenda das Sereias. Ja, nós temos mais uma canção aqui da Marisa Monte, A Lenda das Sereias e Legenda das Sirenes. Ogum te mara boca e ala e soba. Hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Titel 96.0. Wir hörten soeben Marisa Montes mit dem Stück, Moment, wie heißt das? Länder des Sereas. Und ich möchte mich ganz herzlich bei Rasa Dauto von Radio Sassi aus Berlin bedanken. Er hat mir sozusagen dieses Stück geschenkt, heute über den Computer. Leo, was gibt es für... Acabamos de escutar na Rádio Mama Terra a Marisa Monte com a Lenda das Sereias. Nós temos uma mensagem que tem fundo muito triste, tem a ver, claro, com a tragédia acontecida na região serrana no Rio de Janeiro. A Alemanha lamenta a tragédia no Rio de Janeiro e oferece ajuda. O presidente da Alemanha, o Christian Wolff, enviou uma mensagem de condolências à presidente Dilma Rousseff. No telegrama, o presidente alemão falou de sua consternação ao receber as notícias dos acontecimentos no Rio e da esperança de uma breve volta à normalidade. Em carta à presidente Dilma Rousseff, a chanceler federal Angela Merkel falou da vontade da Alemanha em ajudar. A Alemanha encontra-se a seu lado e está disposta a prestar ajuda aonde quer que ela seja necessária. Angesichts der verheerenden Katastrophe in der Berggegend um Rio de Janeiro, mit bisher, das was ich heute Morgen noch gelesen habe, bis zu 700 Tote und eine Situation in drei Städte wie Nova Friburgo, Teresópolis und Petrópolis, die noch Wochen und Wochen, Monate möglicherweise dauern wird, bis eine prekäre Normalität wiederhergestellt wird. Der bundesdeutsche Präsident Christian Wolff hat sich an die Präsidentin Dilma Rousseff gewandt mit einem Telegramm. Er hat seine Sorge geäußert, als er die Nachrichten über das Geschehen in Rio de Janeiro gehört hat, und seine Hoffnung, dass die gesamte Situation, dass das Leben bald wieder zur Normalität kommt. Ich fürchte eher, wir sind... In einem Brief an Präsidentin Dilma Rousseff, die Bundeskanzlerin Angela Merkel erwähnte den Wunsch von Deutschland, zu helfen. Deutschland befindet sich auf ihrer Seite und wird ihnen helfen, wo es nötig ist. Ja, wir sind schon fast am Ende dieser Sendung. Ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, Leo. Sehr gern geschehen. Com todo prazer. Ja, und ich möchte mich verabschieden. Die deutsche Stimme von Radio Mama Terra, Ortrun Gutke. Bis zum nächsten Mal in einer Woche. Wieder zur gleichen Zeit, 19 bis 20 Uhr. Agradecemos os nossos ouvintes, os ouvintes da Rádio Mama Terra. Vamos despedir por aqui, esperando contar com vocês na próxima quarta-feira, a partir das 19 horas. Uma boa noite. Oh, formamos, uma lua cheia, viemos da mesma aldeia. Tide 96.0.